schlauer vorsorgen mit ETF-Sparplänen. Der wichtigste Baustein fürs Sparen im Alter heißt aber, Dinge kaufen, deren Wert mit den Jahren wahrscheinlich steigt. Zum Beispiel Immobilien oder Aktien. Wesentlich flexibler und oft auch mit mehr Rendite als in einer privaten Rentenversicherung könnt ihr euer Geld in einem ETF-Sparplan anlegen. ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Fund, auf Deutsch börsengehandelter Fonds. So ein Fonds ist einfach ein Paket, in dem zahlreiche Aktien enthalten sind. Je mehr die einzelnen Aktien wert sind, desto höher ist der Wert eines Anteils an diesem Fonds. Die meisten Aktienfonds haben den Nachteil, dass ein erheblicher Teil der Rendite dadurch aufgefressen wird, dass hochbezahlte ManagerInnen entscheiden, in welche Aktien der Fonds sein Kapital investiert. Bei ETFs werden diese Kosten dadurch eingespart, dass sie vollautomatisch einen Aktienindex abbilden, beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX oder den französischen Index CAC 40. So ein Aktienindex ist eine Liste bestimmter Aktien, deren aktuelle Werte zu einer Zahl zusammenfasst, die wiederum signalisiert, wie es der Wirtschaft, der Region gerade geht, auf die sich der Aktienindex bezieht. Unternehmen in einem Index können dabei unterschiedliches Gewicht haben, je nach ihrem Umsatz oder nach dem Gesamtwert ihrer Aktien, der sogenannten Marktkapitalisierung. Der deutsche DAX enthält beispielsweise die 40 größten deutschen Industrieunternehmen. Der MSCI World Index derzeit 1509 der weltgrößten Unternehmen. In diesen Gruppen von Aktien ist aber nicht jedes Unternehmen gleich wichtig. Apple, die 2023 wertvollste Firma der Welt, hat im MSCI World Index größeres Gewicht als etwa Adidas. Ein ETF enthält genau dieselben Aktien in genau der Gewichtung, wie sie sich auch im abgebildeten Index befinden. Wenn im Index einzelne Aktien dazukommen, nimmt der ETF diese ebenfalls auf. Wenn Aktien aus dem Index fallen, stößt er diese ebenfalls ab. Diese Automatisierung senkt die Kosten der Fondsverwaltung massiv. Daher bringt ein ETF in der Regel viel mehr Rendite, als wenn Fondsmanager entscheiden, welche Aktien ein Fonds kauft oder verkauft. Vor allem, wenn euer Geld 10 oder 15 Jahre in so einem Fonds liegt. Es gibt einen praktischen Weg, in ETFs zu investieren, ohne groß darüber nachzudenken, mit einem ETF-Sparplan. Das bedeutet, dass ihr mit eurer Bank vereinbart, dass sie jeden Monat für einen bestimmten Betrag Anteile an einem oder mehreren ETF kaufen soll. Das Charmante an einem solchen ETF-Sparplan ist, ihr kauft, wenn eure Anteile am ETF teuer sind. Ihr kauft aber auch, wenn sie billig sind und ihr für denselben Betrag also mehr Anteile erhaltet. Es spart nicht nur Zeit und Nerven, sich über den richtigen Zeitpunkt zum Kauf Gedanken zu machen. Damit macht ihr wahrscheinlich sogar mehr Rendite, als würdet ihr versuchen, immer dann zu kaufen, wenn ein ETF gerade billig ist, und zu verkaufen, wenn er gerade im Wert gestiegen ist. Denn das klingt zwar simpel, gelingt aber fast nie. Monatliche ETF-Sparpläne können ein wichtiger Baustein eurer Altersvorsorge sein, vorausgesetzt, ihr lasst sie mindestens 15 Jahre laufen. Und schaut nicht jeden Tag ins Depot. Das macht nervös und kann zu teuren Panikverkäufen führen. Für viele mag sich ein ETF-Sparplan in Zeiten von Corona, Inflation und Wirtschaftskrise weit weg anhören. Wie soll ich denn etwas sparen? Es reicht doch so schon hinten und vorne nicht. Hier müssen wir die Politik in die Pflicht nehmen und im Kapitel zur ungerechten Vermögensverteilung in Deutschland zeigen wir, wie das gelingen kann. Die Folgen geringer Einkommen durch Teilzeit, Niedriglohnjobs, Kindererziehung sowie fehlendes Vermögen für die Rente sind gravierend. Rund die Hälfte der RentnerInnen wird nach heutigem Stand weniger als 900 Euro pro Monat bekommen. Einkommensarmut heute führt schnell zu Altersarmut morgen. Und dennoch, sparen lohnt sich mit kleinsten Summen. Selbst 30 Euro im Monat summieren sich über ein langes Arbeitsleben zu einer sehr ordentlichen Zusatzversorgung im Alter. Und wenn das Geld erstmal automatisch vom Konto abgeht, merkt ihr davon wahrscheinlich kaum etwas. Und wenn es doch mal gar nicht geht, könnt ihr den Sparbetrag mit 2 Klicks reduzieren. Es tut nicht weh und ihr habt am Ende auf jeden Fall mehr, als wenn ihr nichts tut. So viel für den Moment aus der Rubrik Spartipps fürs Alter mit Philipp und Ulf. Nach bestem Wissen und Gewissen, juristisch natürlich ohne Gewähr.